Andacht am 22.06.2022 von Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Kolosser 1, Verse 6 bis 9. Wir machen weiter mit Kolosser 1. Wir nehmen wieder die Passion-Übersetzung. Vers 6. Das ist die wunderbare Botschaft, die überall verbreitet wird und die Herzen auf der ganzen Erde kraftvoll verändert, wie sie euch verändert hat. Schaut, es gab Veränderung. Diese wundervolle Botschaft ist das wahre Evangelium. Paulus sagt, wer ein anderes Evangelium verkündet, und es gab einige davon, aber das wahre Evangelium ist das vollbrachte Werk am Kreuz und nicht ein Regelwerk, was die Menschen alles tun müssen. Dieses wahre Evangelium verändert unsere Herzen. Die 1,5 Jahre über habe ich so viele Nachrichten bekommen, die immer wieder das Gleiche ausdrücken. Fast täglich kommen solche Nachrichten. Die Menschen schreiben: Reinhard, ich bin seit langer Zeit Christ. Aber erst jetzt, wo ich die Botschaft vom vollbrachten Werk am Kreuz gehört habe, hat sich mein Leben verändert. Da ist jemand 30 Jahre lang Christ und hat ein Leben voller Härte, voller Unglücklichsein, voller Frustration und voll mit Machen und Tun hinter sich. Und jetzt sind die Herzen verändert. Eine Frau aus Europa zum Beispiel hatte eine Erfahrung, wo sie im Geist in den Himmel ging. Sie hatte ein Problem mit ihrem Schienbein und nach ihrem Besuch im Himmel war sie völlig geheilt. Denk darüber nach. Wir predigen das Evangelium. Paulus sagt, dadurch werden die Herzen kraftvoll verändert. Aber die Botschaft war oft und lange nicht kraftvoll, deshalb hat sie kein Leben verändert. Es gab so viel Druck und Manipulation. Ein Christ muss dies tun, ein Christ darf jenes nicht machen. Das Christsein bestand aus Kontrolle und Religion. Weil die Herzen nicht kraftvoll verändert wurden, ist dieses Christentum nicht authentisch. Und unter Druck funktioniert es überhaupt nicht. Die Menschen haben es so satt, diese religiöse Lehre zu hören. Sie haben Hunger nach Erfahrung. Ich gebe dir 2 Ratschläge. Erstens, predige kein Evangelium, das nicht vom vollbrachten Werk am Kreuz spricht. Und zweitens, du musst glauben, dass dieses wahre Evangelium die Macht hat, kraftvoll zu verändern. Menschen, die durch Sünde kaputt waren, wurden durch das wahre Evangelium verändert. Aber Menschen, die jahrzehntelang durch die Religion gelehrt wurden, für die ist es so schwer, das wahre Evangelium anzunehmen. Das wahre Evangelium verändert die Herzen kraftvoll und damit auch das Leben. Ich habe tief in meinem Herzen eine Vorstellung von wahrem Christentum. Alles kommt von innen und geht nach außen. Wir lesen weiter. Jeder, der diese guten Nachrichten glaubt, bringt die Frucht des ewigen Lebens, weil er die Wirklichkeit von Gottes Gnade erlebt. Hier kommt etwas Wichtiges. Die Bibel sagt nicht, dass diese gute Nachricht das Leben verändern muss. Sie sagt, dass die Glaubenden Frucht bringen. Wir müssen diese falsche Theologie aus unserem Denken und unseren Herzen kriegen, dass ewiges Leben erst nach dem Leben auf dieser Erde beginnt. Unsere Ewigkeit hat mit unserer Bekehrung begonnen. Wir sollen jetzt Frucht bringen. Der Himmel muss jetzt Wirklichkeit werden. Ich habe bis jetzt nie begriffen, wie Menschen motiviert sein können, irgendetwas im Blick auf das 1000-jährige Reich für Gott zu tun. Sie tun etwas, weil sie dann 1000 Jahre mit ihm herrschen werden. Ich lasse mich nicht durch 1000 Jahre motivieren, sondern von der Ewigkeit. Warum legt ihr so viel Wert auf diese 1000 Jahre statt auf die Ewigkeit? Einmal begegnete ich einem Pastor und redete mit ihm. Ich sagte, wie wir mit Geld umgehen, hat mit dem Himmel zu tun, nicht mit irdischen Vorstellungen. Der Pastor wusste das nicht. Ich fragte ihn, du liest die Bibel? Du hast das bestimmt gelesen. Aber er wusste das wirklich nicht. Der Heilige Geist offenbart es uns, wenn wir ihn darum bitten. Fragen wir uns, bin ich jetzt schon bereit für das ewige Leben, das in mir ist? Lebe ich es jetzt? Dann spricht die Bibel von der Erfahrung der Gnade Gottes. Erfahrung ist viel mehr wert als nur Gelerntes. Ihr könnt viel lesen und lernen, ihr könnt die Schule des Prophetischen und Übernatürlichen machen und am Mentoring teilnehmen. Ihr könnt alles studieren, was ihr wollt. Wenn ihr es nicht erlebt, hat es wenig Wert. Heute früh habe ich von jemandem aus der IPS eine Nachricht erhalten. Sie ist eine Frau, die ich sehr schätze, und was Gott in ihrem Leben macht, bringt mich zum Weinen. Ich erinnere mich noch an sie, als sie in die IPS kam. Einmal hatte sie eine gewaltige Erfahrung und war danach total verändert. Sie wurde nie mehr die Alte. Jetzt, 1 Jahr später, sandte sie mir ihr Zeugnis und man hört schon an ihrer Stimme, dass sie verändert wurde. Leute, ihr habt die Erfahrung durch das Leben in Christus. Ihr braucht diese Erfahrung. Wissen steht im Griechischen oft für erfahren. Wir dürfen nicht mehr nur verstandesmäßig lernen, sondern wir müssen erfahren. Es geht nicht darum, dies zu tun, jenes zu machen und immer mehr zu lernen, und dann sind wir frustriert und haben keine Lösung mehr. Wenn du nicht erfährst, was du weißt, hör auf zu tun. Hör auf irgendjemandem zu hören. Schließe dich in einen Raum ein und sage zu Jesus, ich möchte es erfahren. Du musst hungrig nach solchen Erfahrungen sein. Seit ich ein Kind bin, habe ich Freude am Lernen. Ich liebe es zu studieren. Wenn ich in der Bibel studiere, kriege ich nichts mehr mit. Ich könnte ein ganzes Jahr mit der Bibel auf einer Insel leben, mir wäre nicht langweilig. Aber wenn man nur studiert und nicht erlebt, was man gelernt hat, wird man nicht erfüllt sein. Ich war nie zufrieden mit Wissen ohne Erfahrung. Ich bin in einem sehr religiösen Umfeld aufgewachsen. Vielleicht habe ich deshalb diesen Hunger nach Erfahrung. Weiß ich alle Lehren über Gottes Gnade? Habe ich alle Prediger dazu gehört? Oder erfahre ich die Wirklichkeit der Gnade Gottes? Vor 6 oder 7 Jahren war ich Teil einer Gemeinde hier in Brasilien. In dieser Gemeinde wurde nur die Gnade Gottes gepredigt. Einer der Prediger und seine Frau waren unsere Freunde. Sie reisten mit Debbie und mir nach Europa. Wer mit mir verreist, muss wissen, das ist kein Urlaub. Mein Freund reiste jetzt mit mir durch Italien. Nach einigen Tagen bat er, können wir bitte einen Tag Pause machen? Ich war immer früh wach, ich hatte schon meine Zeit mit Jesus gehabt. Ich trieb uns an, vorwärts, vorwärts. Von mir aus waren wir ab 6 Uhr morgens auf den Motorrädern und fuhren dann 10 Stunden lang. Ja, es ist schwer, mich müde zu kriegen. Unsere Reise nach Europa damals war sehr intensiv. Wir fuhren tausende Kilometer und predigten bei Gottesdiensten überall, wo wir waren. Es war kein Urlaub. Wir waren unterwegs, um die Liebe Jesu zu verkünden. Ich fuhr immer das Auto. Debbie und das andere Ehepaar schliefen. Ich erinnere mich, dass wir im Auto waren, als die Frau sagte: Reinhard, ich habe so viele Menschen von Gnade predigen gehört, aber ich erlebe zum ersten Mal einen Menschen, der in der Gnade lebt. Ich darf erleben, in der Gnade zu leben. So viele Menschen sehnen sich nach Gnade, aber sie erleben sie nicht. Gnade ist die heilige Fähigkeit, die dich über deine eigenen Fähigkeiten emporhebt. Lebst du in deiner Kraft, in deiner Mühe, in deiner Fähigkeit? Dann lebst du nicht in der Gnade. Du musst die Gnade erfahren. Jeder Christ, der im Glauben hineingreift in das Reich Gottes, würde mit Sicherheit Übernatürliches erleben. Man lebt in einer Kraft, die nicht die eigene ist. Ist das wahre Evangelium eine Erfahrung oder nur etwas, was du gelernt hast? Wenn du es bisher nur gehört hast, dann entscheide dich, im ergreifenden Glauben in Gnade zu leben. Drei Dinge musst du beachten. Erstens, Gnade bedeutet, die göttliche Gelegenheit ist schon gegeben. Zweitens, du musst es annehmen. Gott, danke, deine Kraft ist schon da. Ich lebe im unbegrenzten Leben. Deine geistlichen Segnungen sind heute für mich erfahrbar. Drittens, du musst handeln. Gottes unbegrenzte Kraft ist in dir. Vers 7. Unser geliebter Mitarbeiter Epaphras war von Anfang an da, um euch die erstaunliche Offenbarung des Evangeliums gründlich zu lehren, und er dient euch treu als Christi Stellvertreter. Paulus war nicht nach Kolossee gegangen und hatte gesagt: Leute, ich predige euch jetzt mal, dann bekehrt ihr euch und dann seid ihr gerettet. Das ist ein Fehler, der oft gemacht wird. Wir versuchen, Menschen in den Himmel zu bringen. Wenn sie gehorchen und ein Übergabegebet sprechen, sind wir schon zufrieden. Paulus sagt, Epaphras war von Anfang an mit dabei. Er hat die Offenbarung des Evangeliums erlebt. Wir müssen die Offenbarung des Evangeliums wieder in die Gemeinden bringen. Viele Christen sind nicht wirklich erlöst. Sie hören nicht das wahre Evangelium, sondern nur das Evangelium. Aber nur die Kraft des wahren Evangeliums erlöst die Menschen. Paulus sagte, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Die Kraft des Evangeliums ist kein nachgesprochenes Gebet, sondern die Botschaft, die man im Herzen versteht. Deshalb lehrte Paulus die Kolosser sehr ausführlich und genau. Ich bin davon überzeugt, dass Gott vielen Menschen, die ihn bisher nicht kennen, begegnen wird. Er wird kommen. Es gibt einen Mann, den ich sehr schätze. Er heißt David Blal. Er ist davon überzeugt, dass die meisten evangelikalen Christen nicht errettet sind. Als ich ihm das erste Mal begegnete, fand ich ihn und seine Ansicht seltsam. Aber je mehr ich durch die Welt reise, desto mehr stimme ich ihm zu. Wenn du dich Christ nennst und Angst vor dem Tod hast, wie kannst du sagen, dass du erlöst bist? Wenn du das wahre Evangelium gehört hast, weißt du, dass du an den besten Ort kommst, wenn dein Leben hier zu Ende ist? Das musst du dich wirklich selbst fragen. Hey Daniel, ich fliege nach Bora Bora. Nächstes Jahr nach deiner Hochzeit nehme ich dich und deine Frau dorthin mit. Oh Reinhard, das ist wunderbar, aber ich will nicht nach Bora Bora. Oder will ich doch? Nein, ich will nicht dorthin, das Flugzeug könnte abstürzen. Wer Angst vorm Tod hat, muss sich fragen lassen, bist du sicher, dass du ein Christ bist? Dann musst du dein Herz öffnen für das wahre Evangelium, denn dies ist die einzige Kraft, die wahre Offenbarung bringt. Dann redet Paulus weiter. Er hat uns von den vielen wunderbaren Arten berichtet, wie ihr die Liebe durch euer Leben zeigt, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Die Liebe wird gezeigt durch euer Leben. Das ist die Liebe, die durch den Heiligen Geist in eure Herzen ausgegossen wurde. Ich persönlich glaube, dass es kein größeres Zeichen für wahre Erlösung gibt, als die Liebe zu leben. Wir sind es gewohnt, so viel zu tun für Gott. In die Kirche gehen, Dienste annehmen, und wir tun das alles, um gute Christen zu sein. Aber Jesus sagt, durch dieses eine Zeichen wird die Welt erkennen, dass ihr Christen seid, wenn ihr einander liebt. Also denke ich, dass die Liebe das größte Zeichen für Christen in dieser Welt ist. Christen sollen die Liebe Christi weitergeben. Ich glaube sehr wohl an Zeichen und Wunder. Aber ich glaube an die Liebe als Zeichen, dass du erlöst bist. Was lehrt uns Paulus? Du kannst den größten Glauben haben, die tollsten Erfahrungen machen, viel Geld gewinnen. Doch wenn du nicht liebst, wo bist du dann ein Christ? Oder wie beurteilen wir, dass ein Gottesdienst gut war? Ah, die Musik war gut, ich mochte die Lieder. Das stimmt so nicht. Oder wenn Menschen davon reden, dass sie Gottes Gegenwart im Lobpreis erlebt haben. Wie wollen wir Gottes Gnade erleben, wenn wir ihm die Ehre geben und singen? Oder wenn wir etwas hören oder erleben, dann fragen wir, ist das für mich? Wenn die Predigt gut war oder wir ein gutes Zeugnis gehört haben, wenn ein guter Prediger gesprochen hat, dann meinen wir, ich glaube, ich kann glücklicher sein. Ich glaube, meine Ehe kann glücklicher werden. Ich glaube, es wird mir besser gehen. Doch wir übersehen, dass der Mensch neben uns leidet und einsam ist. Da fehlt die Liebe. Wir machen so viele Dinge in unserem christlichen Leben verkehrt herum. Der größte Beweis für dein christliches Leben ist, wie sehr du liebst. Einen größeren Beweis gibt es nicht. Daniel und ich reisten früher viel herum. Es war unser Kairos. Die Erinnerungen daran sind schön und sehr erbaulich. Aber Gott stoppte das. Der Kairos ist vorbei. Ich kann jedoch ehrlich sagen, in all den Jahren des Reisens mit Daniel gingen wir an keinen einzigen Ort, um etwas zu bekommen. Wir gingen dorthin, um die Liebe Gottes auszudrücken. Manchmal waren wir so müde, dass wir kaum mehr stehen konnten. Aber wenn da Menschen waren, die die Liebe Gottes brauchten, waren wir da. Die Liebe floss durch uns. Wir sind Menschen, wir waren müde und hungrig. Aber wir wollten weder essen noch schlafen, solange noch jemand hungrig nach der Liebe Gottes war. Ich sagte, Gott, du liebst diese Menschen so sehr und ich liebe sie auch. Das Leben Gottes floss durch uns. Das ist Liebe, die alles freisetzt, was bei Gott ist. Die Gemeinde in Kolossä war so, die hatten das. Wir müssen das wieder zurückholen. Wir müssen unsere Vorstellungen loslassen und uns darum bemühen. Habe ich der Liebe Gottes erlaubt, durch mich zu fließen? Vers 9. Darüber habe ich oft gepredigt. Das ist das Gebet, das du beten musst, mein Sohn. Seit dem ersten Mal, wo wir von euch gehört haben, haben wir immer in unseren Gebeten an euch gedacht und gebetet, dass ihr das vollkommene Wissen von Gottes Freude über eurem Leben habt, indem ihr euch Vorräte jeder Art an Weisheit und geistlichem Verständnis anlegt. Gottes Freude, andere Bibel übersetzen Gottes Wille. Und tatsächlich das griechische Wort Thelema bedeutet beides, Gottes Freude und Gottes Wille. Wir wandeln also in Gottes Freude, wenn wir wissen, was Gott möchte. Das ist ein Leben in großer Freude. Höre, mein Freund, je mehr du tust, was Gott möchte, desto mehr Freude wirst du haben. Religiöse Christen denken, Gottes Willen zu tun ist etwas sehr Ernstes und macht keinen Spaß. Als Gott den Menschen in den Garten setzte, war alles voller Freude und Vergnügen. Gott möchte, dass du im Herzen vor Freude explodierst, dass du den ganzen Tag über unglaubliche Freude hast, dass du, wenn du ins Bett gehst, immer noch voller Freude bist, dass wir Gottes Freude erleben und leben. Der Psalmist sagt im Psalm 16,11: In deiner rechten Hand ist Freude in Überfülle. Unser Problem ist, dass wir die Freude außerhalb von Jesus suchen. Das ist falsch. Schon der Gedanke, in Gottes Willen zu laufen, ist verbunden mit der Freude in ihm. Überlegt, wie viele Menschen sich bemühen und tun und machen, dann wird gefragt, wie kann er ein Christ sein? Er hat viel Materielles. Er ist in einem teuren Restaurant. Er muss dringend seine Sünde bekennen. Ich bekenne euch jetzt etwas. Gestern Abend waren viele Leute hier. Also, es sind immer viele Leute bei uns. Naja, es war so. All diese Leute waren unterwegs. Debbie und ich waren alleine zu Hause. Ich habe meine Frau nach meinem Urlaub mit Schokolade aus der Schweiz überrascht. Ich mag keine Schokolade. Aber als Debbie diese Schokolade probierte, sagte sie, probiere sie. Also nahm ich ein Stückchen und stellte fest, wow, das ist unwirklich. Wie kann Schokolade so schmecken? Das ist tatsächlich die beste Schokolade auf der Welt. Sie war bei einem Schokoladenvergleich von Schokoladen auf der ganzen Welt in 4 von 7 Kategorien auf dem ersten Platz. Ich wollte Debbie mit dieser Schokolade überraschen und auch Daniel bekam eine. Gestern Abend also saßen wir beisammen und spielten Karten. Da schlug Debbie vor, essen wir von meiner Schokolade. Sie hatte sie in ihrem Zimmer versteckt und brachte sie. Ich sollte auch etwas nehmen, doch ich wollte nicht. Nein, das ist deine Schokolade. Sie meinte, ich möchte aber mit dir teilen. Es war so ein Vergnügen im Mund. Dann kamen die Leute zurück. Ich sagte zu Debbie, schnell, verstecke die Schokolade, sonst ist sie in 3 Minuten weg. Wir versteckten sie. Bei Debbie hält sie 3 Monate. Nun wisst ihr, dass ich ganz normal und menschlich bin. Was ich sagen will, die weltbeste Schokolade war eine Erfahrung von Vergnügen. Aber dann dachte ich, wenn ich meine Freude nicht in Gott finde, habe ich auch an der besten Schokolade keine Freude. Die Menschen denken so falsch. Ich muss mich selbst verleugnen, denn ich bin ein Christ. Richtig ist, das Leben in Christus ist meine größte Freude. Ich wandle im Willen Gottes und habe größte Freude daran. Ich nutze jede Gelegenheit, die Gott mir bietet, und das erfreut mich ununterbrochen. Paulus war im Gefängnis und schrieb: Freut euch allezeit. Er verstand, den Willen Jesu zu tun ist Freude. Im Johannesevangelium sagt Gott, ich habe immer Freude an meinem Sohn, weil er tut, was ich möchte. Ich habe heute die Verbindung zwischen Willen und Freude entdeckt. Sie steckt im gleichen griechischen Wort. Das bedeutet, Gottes Willen tun und dabei Freude haben. So erlebe ich die Güte Gottes. Wenn du nicht in dieser Freude lebst, ist es nicht die richtige Freude. Wenn du in der Freude lebst, seinen Willen zu tun, wirst du auch an der weltbesten Schokolade Freude haben. Morgen machen wir mit Kolosser weiter. Ich hoffe, es gefällt euch und berührt euer Leben. Danke fürs Zuhören.